Die Vereinigte Nationale Sozialistische Partei Nepals unterzeichnete die historische Pyongyang-Deklaration »Das sozialistische Werk verteidigen und voranbringen«. In Vertretung der Partei unterzeichnete jüngst der Vorsitzende des ZK der Partei, Gamal Prasad Chaulagain, die Deklaration. Am 19. April überreichte der Leiter der Delegation der Vereinigten Nationalen Sozialistischen Partei Nepals, Sonkorlal Shrestha, Generalsekretär des ZK dieser Partei, der zu Besuch in der TVRK weilt, dem Mitglied des Politbüros und stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Ri Soo-young, das unterzeichnete Dokument.